Schlotternden Knien und Totenblass. Die Knechteschar saß kalt durchgraut und saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kam, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsazar ward aber in selbst